Doom, doom, doom. Welcome to Battle World, super fun for boys and girls. You might be ruled by apocalypse or laugh all day at spider quips. Doom, doom, doom. It's quirky, it's silly, a bit insane. And Doc Ock might try to eat your brain. But there's a special place in the land of Metal Face. Doom, doom, doom. Where every night and day, on Avengers 3 and X-Men way. Kids all jump for joy, but never share their toys. They all the best of friends. They're sure to make you grin. Doom, doom, doom. It's giant-sized little Marvel's Avengers versus X-Men. Doom, doom, doom. Herzlich willkommen bei Nerd, Nerd, Nerd, dem discordianischen Comic-Podcast. Ich bin der Steffen und nach etwas längerer Zeit bin ich mal wieder hier am Start und versuche mal so die letzten zwei Wochen bei Marvel und DC abzubilden. Was diese Woche also wahnsinnig schwer war, eine vernünftige Auswahl zu treffen, weil einfach so viel passiert ist im Comic-Bereich. Viel bei Marvel, viel bei DC. Ich will gar nicht alles vorlesen, was alles hier drin vorkommt. Guck's in den Shownotes nach, es ist richtig viel heute. Ich versuche mich also auch relativ kurz zu halten, damit das nicht wieder so eine 3-Stunden-Sendung wird wie letzte Woche. Ich hoffe, ihr habt die letzte Woche gut durchgehalten, weil das waren wirklich 3 Stunden, aber die werden es diese Woche hoffentlich nicht werden. Obwohl, wie gesagt, wenn ich mir hier meinen Zettel so angucke, das sieht sehr üppig aus heute. Deswegen fange ich auch direkt an. Los geht's natürlich mit der nächsten Woche Secret Wars, und zwar Secret Wars Nummer 3. Ja, also irgendwie, wann immer ich mit Leuten rede, wie die Secret Wars finden, sagen sie, die finden das doof oder finden es irgendwie nicht gehaltvoll genug oder es passiert denen nicht richtig was. Zugegeben, im Secret Wars Event selber passiert so ein bisschen so das Universe Building und so ein bisschen so die Erklärung, so die Exposition, nicht mal das Universe Building, so die Exposition, so die Erklärung, wie hängt das hier alles zusammen und den ganzen zahlreichen Tie-Ins dann eben tatsächlich das Universe Building, da wollte ich hin. Und das merkt man in diesem Heft wieder, also die Beziehung Dr. Doom, Gott Doom und Sheriff Strange wird nochmal ein bisschen ausgearbeitet. Man sieht also auch tatsächlich, dass das hier die beiden Figuren sind, die am Anfang von Secret Wars oder am Ende von Avengers eben in diese Beyonder-Dimension gegangen sind, die Beyonder auch tatsächlich gestellt haben. Jeder von den beiden hätte die Möglichkeit gehabt, Gott zu werden. Und Strange hat sich natürlich dagegen entschieden, weil er vermutlich einfach ein bisschen vernünftiger ist als Doom. Doom ist ja durchaus auch ein bisschen machthungriger als andere Marvel-Charaktere. Und er hat das natürlich dann sofort ausgenutzt, Gott dieser Welt zu werden, hat sie dann praktisch aus den Elementen, die er noch hatte, zusammengesetzt. Was ganz witzig ist, die Thors aus der zweiten Ausgabe untersuchen dann eben auch dieses eine Raft, was aus dem ultimativen Universum gelandet ist, wo er zuerst die Cable ausgestiegen ist, jetzt ist mittlerweile verpisst, die ist nicht mehr da. Allerdings bemerkt Sheriff Strange dann relativ schnell, dass sich noch jemand weiteres in diesem Raft befindet und es ist Miles Morales, der ultimative Spider-Man. Und Sheriff Strange kennt ihn natürlich nicht, die haben, glaube ich, auch tatsächlich keine weiteren Begebenheiten miteinander. Dadurch, dass Miles Morales sich sehr genau an die Ereignisse am Ende des Marvel-Universums erinnern kann, sieht sich Sheriff Strange praktisch genötigt, Miles Morales und den jungen, in Ausbildung befindlichen Thor dann eben mitzunehmen und denen dann praktisch ein neues oder ein weiteres Raft zu zeigen, was er vor einigen Jahren bereits gefunden hat. Sie öffnen dieses Raft und heraus treten eben tatsächlich die Avengers, die dann am Ende, also aus dem 616er-Universum, in dieses Universum gelandet sind. Es wird so ein bisschen mehr erklärt, also dass es tatsächlich 8 Jahre her ist, seitdem das Marvel-Universum zusammengebrochen ist. Das ist nochmal so ein bisschen ein kleiner Mindfuck, weil die Charaktere praktisch in so einer Art Kälteschlaf gewesen sind die letzten Jahre und eigentlich so überhaupt gar keine, es wirkt auf jeden Fall nicht so, als seien sie in irgendeiner Art und Weise sich bewusst, dass sie 8 Jahre in diesem Raft gewesen sind. Und Sheriff Strange hat dieses Raft eben tatsächlich vor 3 Jahren bereits gefunden. Was ich an diesem Heft einfach so großartig finde, ist einfach, dass erklärt wird, okay, wie funktioniert das hier? Was dem Ganzen natürlich ein bisschen fehlt, ist die Substanz. Und das werfen viele Marvel-Leser den Events bei Marvel auch zurecht vor, dass die Substanz in diesen Events immer in den Tie-Ins zu finden ist. Und wir werden gleich sehen auch, dass das hier auch nicht ganz ganz falsch ist, weil wirklich was passieren tut in Secret Wars 3 nicht. Außer, dass man nochmal wieder gezeigt bekommt, was oder wie dieses Universum eigentlich überhaupt entstanden ist. Und das ist das Spaßige an dieser Nummer. Die Beziehung Gott, Doom und Susan Richards wird nochmal ein bisschen weiter geformt. Die Avengers werden zum ersten Mal mit dieser Welt konfrontiert. Das finde ich sehr spannend. Miles Morales und Peter Parker begegnen sich nach langer Zeit mal wieder und sind auch ganz erstaunt, dass es den jeweils anderen noch gibt. Also ich kann für mich einfach sagen, dass mir Secret Wars 3 schon Spaß gemacht hat, weil ich einfach dadurch nochmal ein paar mehr Informationen bekommen habe, die mir das Verstehen dieses Universums ein kleines bisschen leichter gemacht haben. Aber Substanz sucht man hier tatsächlich, ich denke mal, ein bisschen vergeblich. Die finden wir nämlich dann gleich in den Tie-ins. Mein erstes Tie-in, was ich mir angucke, ist dann nämlich auch direkt Giant Size Little Marvels AVX. Das ist passend zu dem Lied, was ich gerade gesungen habe am Anfang der Sendung. Nämlich, das sind die ersten drei Seiten in diesem Tie-in sind nämlich genau dieses Lied. Die Melodie habe ich mir einfach ausgedacht, keine Ahnung. Das hört sich in meinem Kopf einfach so an. Ich kann nur eines sagen, in dem Lied eigentlich kommen auch viel mehr Doom, Doom, Dooms drin vor. Was ich auch schweinewitzig finde. Geschrieben von Scotty Young und gezeichnet eben auch von Scotty Young. Das macht dieses Heft ein bisschen Besonderes, weil das letzte A-Babies vs. X-Babies war zwar von Scotty Young geschrieben, aber nicht von ihm gezeichnet. Das hier ist auch tatsächlich von ihm gezeichnet, was recht hübsch ist. Es ist optisch wahnsinnig lustig, also wer diese Baby-Varianz mag von Scotty Young, der wird hier auf jeden Fall auf seine Kosten kommen. Es ist natürlich eine ganze Ecke kindlicher. Wer dieses A-Babies vs. X-Babies schon kennt von vor ein paar Jahren, der wird sich hier auch definitiv sofort wieder wohlfühlen. Das ist nämlich genau diese Welt. Natürlich dann aber eben auch in diese Battle-World eingearbeitet. Optische Gags noch und nöcher, da werden die ganzen Charaktere, die hier drinnen vorkommen, komplett auf die Schippe genommen. Also die Story ist eben grob, dass es dann ja, so einen kleinen Wettbewerb gibt, wer macht den besten Fressstand auf und wer kriegt die meisten Kunden. Da kommen so alle größeren Marvel-Charaktere von den Avengers und von den X-Men einmal so als Baby natürlich vor. Somit einer der besten visuellen Gags ist tatsächlich so eine Schlange, die irgendwo ansteht von Baby-Avengers und die wollen, und X-Men natürlich, und die wollen alle was bestellen. Und Daredevil steht als einziger mit dem Rücken zu diesem Stand und spricht in eine ganz eigene Ecke. Weiß ich nicht, Cable als Baby schießt mit irgendwelchen Kanonen um sich und schreit, I am from the future, und Bishop daneben, I'm too, und irgendwie sowas. Das ist total abgefahren und lustig, und am Ende gibt es dann natürlich im Cliffhanger wieder mal Potenzial für eine Auseinandersetzung zwischen Captain America und Cyclops, wie das ja eben auch schon in A-Babies vs. X-Babies war. Im letzten Podcast der Comic-Cookies hatte Breedstorm einen Band vorgestellt mit den X-Babies, und da sind, ich glaube, ein oder zwei Hefte drin, irgendwie X-Babies Reborn, was aus den 90ern kommt, und ich hatte ihn nochmal extra gefragt, ob er sich diesen anderen Sammelband mit den ganzen Little Marvels mal geholt hätte, ob er den kennt, und er sagte, nee, den hätte er nicht, und dann habe ich gedacht, ach komm, dann kann ich mir ja wenigstens diesen X-Babies Band sparen, und habe dann in meine Comic-Sammlung geguckt, und dieses X-Babies Heft habe ich tatsächlich gehabt. Das war besonders schlau, den Little Marvels Band mit Little X-Men und Little Avengers hole ich mir aber dennoch trotzdem, obwohl dann natürlich ein paar Doppelungen drin sind, eben durch, ich glaube, A-Babies vs. X-Babies ist da nochmal drin, das habe ich mittlerweile, glaube ich, zweimal. Und dann eben dann entsprechend tatsächlich ein drittes Mal. Also ich habe es in Print, ich habe es digital und ich habe es dann auch dann in diesem Band nochmal. Aber darauf scheiße ich einfach, weil ich dann wirklich komplett diese X-Babies-Geschichten nochmal habe. Ich mag die eigentlich sehr gerne und ich mochte auch dieses X-Babies Reborn eigentlich sehr gerne. Und ich war ein bisschen irritiert von dem Titel, weil ich kannte das Heft einfach nur unter dem Titel X-Babies Reborn. Und Breedstorm hatte irgendwie einen anderen Titel genannt. Dementsprechend wusste ich nicht, ob es das gleiche ist. Aber ich mag dieses Universum sehr, sehr gerne. Und da gucke ich mir das auf jeden Fall in nächster Zeit nochmal an. Weiter geht's mit 1602, Witch Hunter Angela. Das ist Angela, die man jetzt aus Guardians of the Galaxy kennt. Die Figur aus dem Image-Universum, die am Ende von Age of Ultron ins Marvel-Universum übergewechselt ist. Hier im Setting von Neil Gaimans 1602, also auch sehr passend. Sie ist also so eine Hexenjägerin, die das sogenannte Witchbreed, also die Hexenbrut, jagt, also die Mutanten im 1602-Universum. Sie hat es hier auf King James abgesehen, und im ersten Moment denkt man so, ja, King James, ne, das klingt wie so ein nur ganz normaler britischer König oder sowas. Und sie bricht dann natürlich ein bisschen ein, weil sie King James mehr oder weniger verdächtigt, eben auch Hexenbrut zu sein. Bricht die Tür auf und hat so eine kleine Zwergengestalt an den Haaren mit einem Messer im Kopf und sagt, ja, das hätte sie töten müssen. Die beste Sprechblase kommt nach, ich weiß es nicht, 4 oder 5 Seiten in diesem Heft. Und man muss sich das jetzt vorstellen mit so einem Oxford-Englisch-Akzent, den ich nicht nachmachen kann, aber ich versuche mein Bestes. It was a mechanism that seemed crafted to perform a solitary murderous purpose. Das ist MODOK. Dieser kleine Zwerg ist MODOK. Das ist abgefahren. Und dann auch dieser Titel dabei. Also wenn man jetzt irgendwie nach dieser MODOK-Methode irgendwie hingeht und das irgendwie versucht zu beschreiben, das ist MCPSMP. Keine Ahnung. Das ist also im Prinzip der 1602er MODOK, der ist hier auf den Omme kriegt, sofort in den ersten paar Seiten. Abgöttisch lustig. Sie sticht dann King James ab und alle denken, okay, oh Gott, du hast den König getötet. Er steht natürlich wieder auf, fährt seine Krallen aus und King James ist niemand anderes als der 1602er Wolverine praktisch. Das Ganze dreht sich noch 3-mal um. Das ist sozusagen der erste kleinere Teil dieses Heftes. Der ist sehr goofy und sehr lustig. Geschrieben das Ganze übrigens von Margaret Bennett. Den Ton merkt man hier eben auch. Der zweite Teil ist dann, glaube ich, mit unter anderem von Kieran Gillen. Ich bin mir jetzt mal im Unsicher. Tippi, tappi, tuppi. Da ist er. Genau. Der zweite Teil ist dann eben auch mitgeschrieben von Kieran Gillen. Auch das merkt man dann tatsächlich im Ton, dass der da ein bisschen ernster ist. Der Zeichenstil ist da auch ein bisschen düsterer, ein bisschen realistischer, was ich für diese Reihe aber sehr passend finde. Und da bekommt Angela dann im Endeffekt mit der, jetzt will ich nichts Falsches sagen, weil ich habe die andere gleich auch noch, ich glaube mit der Enchantress zu tun, die hier also wirklich aussieht wie so eine keltische Zauberin. Das ist also wirklich sehr cool gelöst und das Heft hat mir also wahnsinnig gut gefallen, obwohl ich auf so Mittelalterkram gar nicht so sehr stehe, aber Neil Gaimans 1602, also 1602, hat mir schon sehr gut gefallen. Wenn man sich dann die Preview noch anguckt, wie es im nächsten Monat mal in dem nächsten Heft weitergeht, The City Guardians of the Galaxy, ne? Mehr möchte ich gar nicht sagen, die kommen dann eben ins nächste Heft. Hat mir sehr gut gefallen, mochte ich. Genau, dann zu Marvel Zombies Nummer 1. Im Prinzip das, was man eigentlich erwarten würde. Es geht hier um Elsa Bloodstone. Das scheint eine britische Figur zu sein, eine Vampirjägerin oder eine Zombiejägerin. Ich kannte sie vorher nicht. Sie wird in den Bereich hinter das Shield gebamft, muss man fast schon sagen, und findet sich dort wieder, trifft irgendwie ein total schräges, gruseliges Kind mit Glatze und man weiß überhaupt nicht, was das da macht und hat auch keine Superkräfte oder irgendwie sowas, sondern ist einfach nur weird. Was an dem Heft den meisten Spaß macht, sind tatsächlich die Zombie-Auftritte verschiedener Charaktere, also einmal Juggernaut, der also nur noch so vor sich hin sabbert und irgendwie Dr. Octopus, der dann so aufspringt und so superior von sich gibt, also da habe ich auch vor Lachen auf den Boden gelegen, richtig super. Die Dialoge, das zerfasert irgendwann, also diese beiden, also eben Elsa und dieses namenlose Kind, das scheint auch wohl ein Junge zu sein, wo man einfach auch nicht weiß, woher dieses Kind kommt, das zerfasert einfach. Elsa hat dann plötzlich doch noch magische Fähigkeiten, was sie selber sehr erstaunt und ja, damit ich mir da eine wirkliche endgültige Meinung drüber bilden kann, müsste ich mal Heft 2 abwarten. Es ist nicht das Marvel-Zombies, was man sonst kennt. Also die Marvel-Helden werden zu Zombies gemacht und fressen sich durch das verbliebene Marvel-Universum, sondern es ist schon ein bisschen mehr so auf diesem Abenteuer-Aspekt gehalten. Also als mit einer zentralen Figur, eben dieser Elsa Bloodstone. Aber wie gesagt, ich habe keinen Bezug zu ihr. Ich weiß nicht, wer diese Figur ist. Ich kannte sie vorher nicht. Man muss abwarten. Zeichnungen sind von Kev Walker. Kev Walker ist ein Gott. Ich liebe Kev Walker. Optisch ist das hier wirklich Zucker. Aber von der Story her ist das noch sehr verschwurbelt. Und da warte ich mal Ausgabe 2 ab. Und wenn mich die nicht vom Hocker raut, bin ich aus Marvel Zombies definitiv raus. Da bin ich ein bisschen enttäuscht. Ich habe noch große Hoffnung in Age of Ultron versus Marvel Zombies, weil ich glaube, das wird genau das werden, was man als Marvel Zombies kennt. Wer so auf eine mysteriöse Abenteuergeschichte mit Endzeit-Kram steht, dem wird das hier vielleicht eher gefallen als mir. Ich fand's nicht so lustig. Dann geht's weiter mit Weird World Nummer 1. Das ist ein relativ altes oder älteres Franchise schon mit so etwas abgefahrenen Abenteuergeschichten. Optisch ist das knallbunt, aber dann doch irgendwie sehr realistisch gehalten. Also mit einem sehr detaillierten Strich und dann aber auch wirklich sehr knallbunt designt. Also da sind Drachen und Orks auf Panzern und das ist auf den ersten Blick ist das wirklich so ein absolutes optisches Kuddelmuddel. Ich fand es aber wirklich abgefahren. Also mein Geschmack hat das total getroffen. Der Charakter heißt Archon, ich bin mir gerade mal wieder unsicher. Nein, aufgeschrieben werde ich hier gar nichts. Und der findet sich eben auf dieser Weird World wieder, hat die ganze Insel kartografiert mit einer total gekritzelten und lustigen Karte. Da werden so ein paar Sachen schon so angeteased, also Devil Dinosaur scheint hier nochmal vorzukommen. Und ja, ich mag Devil Dinosaur, obwohl das ein Dinosaurier ist. Ich mag nämlich keine Dinosaurier, aber ich mag Devil Dinosaur. Ja, so sieht das nämlich aus. Es ist lustig, es ist total strange und ein totales Mix-up aus allem Möglichen. Also wenn ich das mit so einer Phrase beschreiben sollte, was das ist, dann ist das eine Mischung aus Conan-Elric, Warhammer 40k und Planet der Affen. Und am Ende bekommt Archon dann wahrscheinlich mit Morgan Le Fay zu tun, was ja auch eine von diesen magischen Gegenspielern im Marvel-Universum ist. Und wenn man sich Weird World, also diese fliegende Insel praktisch so anguckt, das muss man noch dazu sagen, das ist eben eine fliegende Insel, auf der sich die Figur da befindet, dann sieht die so ein bisschen aus wie die untere Hälfte von Ego the Living Planet. Ich weiß es nicht, ob das Absicht ist. Also mich hat das sehr daran erinnert. Vielleicht sehen wir das in einer nächsten Ausgabe nochmal ein bisschen genauer. Dann habe ich mir angeguckt Ultimate End, und zwar die ersten beiden Ausgaben schon. Die erste Ausgabe hat mir wahnsinnig gut gefallen, die habe ich also nur abgefeiert, die ist super geschrieben, ganz toll gezeichnet, allein diese Stelle, wo Spider-Man dann zu dieser Gruppe hinzukommt, also die ultimativen Marvel-Helden und die 616er Marvel-Helden unterhalten sich, also die beiden Manhattans sind praktisch verschmolzen worden und die beiden Teams unterhalten sich eben, wollen eine Lösung für dieses Dimensionsproblem finden und Spider-Man stößt dann irgendwann zu diesem Treffen hinzu. Man sieht im Hintergrund schon an dieses Triskelion, also an dieses Hauptquartier des ultimativen Shields hinschwingen. Dann sieht man ihn dann in diesem Besprechungsraum hinten ganz klein oben im Fenster und während der Unterhaltung hört man dann oder sieht man dann eben so tap, tap, tap, tap, tap, tap, wie er eben ans Fenster klopft und irgendwann machen sie ihm das Fenster auf und er kommt dazu. Ich finde, das ist einfach großartig geschrieben. So, das ist einfach, da hat sich jemand Gedanken beim Schreiben gemacht, wie kann man das hinterher auch schön im Comic visualisieren und hat sich wirklich Gedanken darüber gemacht, wie man also zwei Dinge parallel erzählen kann, nämlich die Ankunft von Spider-Man und eben auch schon den Start dieser extrem pointierten Unterhaltung, besonders zwischen den beiden Tonys, die hier wahrscheinlich auch so in dieser Serie das explosive Element sein werden. Die zweite Ausgabe hat mich komplett verwirrt, aus mehreren Gründen. Man hat in Secret Wars, im Kernevent tatsächlich den normalen Peter Parker, ne, der aus dem Raft kommt, der irgendwie seit 8 Jahren in diesem Raft gewesen ist und hat aber in anderen Universen natürlich oder in anderen Bereichen von Battleworld natürlich andere Versionen von Peter Parker. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Man hat in Renew Your Vows, da rede ich Leute leider noch nicht drüber, sondern erst beim nächsten Mal. In Renew Your Vows hat man praktisch den Peter Parker kurz vor Brand New Day, One More Day, irgendwie sowas. Also im Prinzip diesen One More Day Peter Parker ohne diesen Redcon, diesen furchtbaren. Und in anderen Spider-Man-Heften, die da natürlich, oder anderen Geschichten, wo Spider-Man vorkommt, entsprechend dann natürlich aus einer anderen Zeitlinie. Man hat in Ultimate End den 616er Peter Parker und im Secret Wars Kernevent. Das hat mich komplett durcheinander gebracht. Wie hängt das jetzt zusammen? Welche Geschichte spielt jetzt wo? Weil das wird auch nicht erklärt. Ne? Ich könnte es jetzt genauso wie alles andere, was im Battleworld passiert, einfach so hinnehmen, ne? Und mir keine Gedanken darüber machen. Und ich glaube, das ist auch die sinnvollere Art und Weise, damit umzugehen. Nur ganz ehrlich, das ist das erste Mal, dass ich mich in diesem ganzen verschwurbelten Comic-Event so ein bisschen verwirrt fühle, einfach weil ich denke, das ist irgendwie, keine Ahnung, also das scheint einfach die gleiche Figur zu sein. Plötzlich gibt es dann eben den Auftritt vom Grauen Hulk aus dem ultimativen Universum, das kriegen dann auch tatsächlich Nick Fury aus dem ultimativen Universum und Maria Hill aus dem 616er Universum mit, besprechen das Ganze, da gibt es eine wirklich großartige Dialogsequenz zwischen den beiden, wo Nick Fury einfach eine sehr offensichtliche Sache anspricht und Maria Hill überhaupt nicht versteht, worauf er hinaus möchte. So nach dem Motto, ja, ist er jetzt hier reingestoßen worden, ist er reingecrashed, war das Absicht? Und Maria Hill versteht gar nicht, worauf der hinaus möchte. Und am Ende versteht sie dann, okay, da ist noch ein zweiter Hulk am Werk, weil was ist stärker als der Hulk? Der Hulk. Und dann kommt ein grüner Hulk mit lilafarbener Hose auf ihn zu. Und ich frage mich, woher kommt dieser Hulk? Weil wenn das das 616er Manhattan und das ultimative Manhattan ist und im 616-Universum haben wir Doc Green, nämlich die Digitation, die Mega-Digitation von Bruce Banner als diese Vorstufe zum Maestro. Woher kommt dann dieser andere grüne Hulk? Und es kann natürlich sein, dass der aus Greenland kommt, aus dieser Zone, wo eben die anderen, diese ganzen verschiedenen anderen Hulks leben. Das kann, aber weiß ich nicht, aber dann kommt da so ein 0815 Hulk. Ne? Ich weiß nicht, da hätte man doch irgendwas anderes nehmen können. Da waren also in diesem Universum plötzlich drei Hulks, ne, von denen ich mir zwei erklären konnte. Das hat mich komplett rausgebracht. Ich hoffe, das wird noch aufgeklärt und da wird noch gezeigt, womit das, wie das zusammenhängt. Genau, das war mein Marvel bisher. Ich mache jetzt kurz ein bisschen Pause und dann geht's gleich in der zweiten Hälfte weiter mit DC. Ihr habt richtig gehört, ich habe noch ein paar DC-Hefte gelesen. Bis gleich. Coward the Space Pumpkin floating around in space. Because he's Coward the Space Pumpkin. Spherical with the face. Because he's Coward the Space Gourd. Floating by the rings of Saturn. Coward the Space Pumpkin. Everyone's favorite jack-o'-lantern. Coward the Space Pumpkin floating around in space. Because he's Coward the Space Pumpkin. Spherical with a face. Because he's Coward the Space Gourd. Floating by the rings of Saturn. Coward the Space Pumpkin. Everyone's favorite jack-o'-lantern. Weiter geht's jetzt mit noch einer Handvoll DC-Heften. Da habe ich nämlich jetzt noch vier Hefte, über die ich reden möchte. Es geht los mit Bizarro. Ich habe das Heft gelesen neulich und habe eigentlich festgestellt, was ist das für eine seltsame, blödsinnige Kacke. Das ist nur bunt, das ist nur in irgendeiner Art und Weise abgedreht und weird for weirdness sake. So kommt es mir zumindest vor. Hab dann beschlossen, das doof zu finden und hab dann am, ich weiß nicht, den Mittwoch da drauf oder den Samstag drauf, ich weiß gar nicht mehr, wann ich Max das nächste Mal gesehen hatte, Max drauf angesprochen, ja, dieses Bizarro-Heft ist voll blöd, da sind so zwei gute Stellen und hab dann angefangen, die lustigen Stellen in diesem Heft zu erzählen und hab plötzlich festgestellt, scheiße, das Heft ist einfach nur schweinelustig, also es ist total abgedreht, es ist total verrückt, man muss Bizarro mögen und man muss diesen sehr cartoonigen Style mögen, in dem es gezeichnet ist, also es ist extrem fast schon karikaturenhaft, also die Charaktere sind komplett auf 11 gedreht, anders kann man das nicht sagen, optisch. Eigentlich kein All-Ages-Book, also das wird von DC ja immer so ein bisschen behauptet, es ist ein bisschen zotig, man muss das DC-Universum dafür auch kennen, um Spaß daran zu haben, man muss in der Lage sein, Bizarro zu verstehen, das fällt auch nicht allen Leuten immer gleich sofort leicht, aber ansonsten macht das hier wirklich extrem viel Spaß. Ob das Ganze 6 Hefte hält, weiß ich nicht. Ich bin an dem Punkt raus und gucke mir, also ich bin optimistisch, was das angeht. Gucke mir unter Umständen, sobald das abgelaufen ist, das Trade Paperback an. Also wenn das mal irgendwann veröffentlicht wird, in einem halben, dreiviertel Jahr, es sei denn, DC hätte jetzt, weiß ich nicht, plötzlich sein Modus operandi da in irgendeiner Art und Weise geändert und die Trades kommen sofort hinterher, kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Weiter geht's mit Earth 2 Society. Wie gesagt, Earth 2 lese ich seit Jahren. Denn das kann man gar nicht anders sagen. Also seitdem das eben 2012 gestartet ist, bin ich dabei, habe die Nullnummer mitgenommen, habe die Nullnummer, glaube ich, die Nullnummer habe ich nämlich genau auch in Print. Da nimmst du was mit, habe mir die Villains Mons Ausgabe mit Desart geholt, weil ich so ein großer Fourth World Fan bin. Übrigens auch eines der seltsamsten Comic-Hefte überhaupt, wo man gezwungenermaßen Desart auf Jack Kirby treffen lässt. Ich habe keine Ahnung, warum das passiert. Na, nicht drüber nachdenken. Villains Mons ist unheimlich furchtbar gewesen. Gerade im Bereich Fourth World. Wie gesagt, ich habe auch dieses World's End-Ding durchgestanden, was einfach nur anstrengend war und einfach zu nichts geführt hat, ne? Außer dass es am Ende alles durcheinander ist. Earth to Society fängt praktisch an mit Batman, mit dem neuen Erde 2 Batman, was ich glaube Dick Grayson ist, zumindest wird das hier relativ deutlich auch angedeutet. Und er ist auf der Jagd nach Terry Sloan, mal wieder. Dann gibt's einen Villain, den ich nicht kannte, das war Johnny Sorrow oder so ähnlich. Das scheint wohl ein alter Erde 2 Charakter zu sein, der mir unbekannt war. In jedem Fall greifen die dann ein und Batman muss sich erstmal mit denen rumschlagen. Das ist eine Gruppe von 3 Leuten, die mir also gänzlich unbekannt waren. Dann gibt's eine Rückblende eben auf die Zeit, als die Menschen aus dem All wieder zurück auf die Erde gekommen sind. Wo kommt Huntress her? Weil die ist plötzlich an Bord eines dieser Raumschiffe. Wieso ist Power Girl auf einem dieser Schiffe? Was soll das? Power Girl war mit in dieser Convergence-Erde, mit in diesem Convergence-Abenteuer. Was machen diese Figuren da? Die haben da nichts zu suchen. Ne? Green Lantern ist zum absoluten Arschloch geworden, hat nur noch irgendwie seine Mission Erde beschützen im Kopf, lässt überhaupt nicht mit sich reden. Dick Grayson liegt da also querschnittsgelähmt irgendwo auf dem Rasen und diese Raumschiffe drohen ihm auf den Kopf zu stürzen, weil er sich überhaupt nicht mehr bewegen kann. Er ist also auch seine Rüstung komplett losgeworden, die ihm Telos gegeben hat, wo ich dann auch gedacht habe, wieso hat er die nicht behalten dürfen, was soll das, da hätte man doch irgendwie was machen können. Dieses erste Heft, Earth to Society, ignoriert alles, was in Convergence passiert ist. Warum erzähle ich 9 Wochen lang die Geschichte von Earth-2-Charakteren, die in Convergence unterwegs sind, wenn von dem hinterher nichts mehr in dem Heft zu finden ist, was daraus entspringt? Ich meine, diese Idee zu haben, wir erzählen Geschichten, die von Kontinuität befreit sind, wo es eine Serienkontinuität gibt für diese eine Geschichte und alles andere, diese Weltkontinuität, die interessiert uns nicht. Ne? Ich kann diese Einstellung verstehen und das ist auch ein okayer Weg, wenn man Geschichten erzählen möchte. Das wird gerade in Justice League mit dem Darkseid War auch gemacht. Da werden Sachen, die in World's End, Future's End und auch in Convergence passiert sind, auch ordentlich ignoriert, aber eben im Rahmen dieser Geschichte. Aber ich erzähle doch nicht die Geschichte von Charakteren auf einem fremden Planeten und die bekommen in dieser Geschichte noch ihre neue eigene Realität zurück oder erhalten eine neue Möglichkeit, in irgendeiner Art und Weise weiterzuleben, um dann alles, was ich da erzählt habe, in der eigentlichen Geschichte zu ignorieren. Das ist doch paradox, das ist doch total schizophren. Also ich verstehe das nicht. Es will mir nicht in den Kopf. Ne? Also ich habe da keine Worte für. Dazu kommt eben auch das Setting, was sehr düster ist. Auf einmal, okay, wir haben es mit Batman und Gotham zu tun, das ein bisschen düsterer anzulegen, okay. Dick Grayson sollte also wirklich aufgebaut werden als der neue Batman, was ich dann auch tatsächlich gesagt habe in Convergence, irgendwann mal in einer der zahlreichen Convergence-Besprechungen, die ich in den letzten Wochen und Monaten gemacht habe. Und ich kann den Kram, ich will auch dieses Wort Convergence nie wieder hören. Und ich habe noch 4 Hefte, die offen sind, wenn meine Lieferung vom Comic rumkommt. Ach du meine Güte. Wobei ich vom Booster Gold Heft nur Gutes gehört habe. Egal. Also keine Ahnung, ich lese diese Reihe seit Jahren und da waren gerade auch in World's End war viel Mist dabei, aber da waren auch etliche wirklich extrem gute Hefte dabei. Und diese Origin der neuen Furies, dieses Heft fand ich einfach nur richtig, richtig gut. Dieses erste Earth to Society Heft, das regt mich auf. Es regt mich wahnsinnig auf, das merkt ihr, glaube ich, gerade. Weil so erregt war ich, glaube ich, während einer Sendung noch nie. Das geht nicht, also ich bin raus. Das ist heftig, dass ich sagen muss, dass eine Serie, die ich seit Jahren lese oder ein Universum, was ich seit Jahren beobachte, ne, mit diesem Umschwung für mich einfach komplett weggefallen ist. Das Thema ist für mich durch. Dann geht's weiter mit, ich muss erstmal einen Schluck trinken, Moment, ich bin total, so, ja. So, weiter geht's mit Batman Beyond Nummer 1. Kann ich mich eigentlich gleich weiter darüber aufregen, weil Batman Beyond ist die direkte Fortsetzung von Future's End. Dort hat es am Ende ja nicht Terry McGinnis geschafft, Brother Eye zu besiegen, quote-unquote besiegen, sondern es hat Tim Drake geschafft, den toten Terry McGinnis, ja, er ist gestorben, zu beerben, eine Zeitreise 5 Jahre nach vorne zu machen und dann in eine schillernde neue Zukunft zu wechseln, in der alles besser ist. Nicht! Im Prinzip hat all das, was in Future's End stattgefunden hat, und Future's End lief fast ein Jahr lang, es hat keine Veränderung in dieser zweiten dystopischen Zukunft hervorgerufen, sondern es ist alles beim Alten geblieben. Und das ist total lächerlich, weil wofür haben wir uns dann bitte die ganzen Monate diesen Event durchgelesen, wenn nichts von dem dann später in dieser Fortsetzung passiert. Denn Jurgens, der Autor, schreibt sich ganz groß auf die Fahne, das hier ist unser Spielplatz und dass das nicht zum normalen DC-Universum gehört, sondern so ein bisschen außerhalb spielt, können wir quasi alles machen und wir machen hier auch alles und das wird ganz verrückt werden. Nein, ich weiß es nicht. Ich habe das Heft zum ersten Mal gelesen und ich war nur unzufrieden. Ich habe das wirklich gehasst, dieses Heft, nach dem ersten Mal lesen. Habe einen sehr erbosten Artikel bei Major Spoilers geschrieben. Den habe ich in den Shownotes verlinkt. Den dürft ihr euch gerne mal durchlesen. Der verweist euch dann auf die Major Spoilers Seite. Unter die Kommentarspalte mit meinem Kommentar, da habe ich nochmal ganz klipp und klar gesagt, wo das Problem liegt. Ein paar Elemente muss ich erwähnen, weil was das Heft ganz gut macht, ist die beiden Universen, oder zwei Universen zusammenzufügen, die beide vorne auf dem Cover sind. Vorne auf dem Cover sieht man nämlich die Welt von Kamandi und dieses Great Disaster, also eben man sieht Kamandi, Ben Boxer, Tufton, ein Omeg und dann eben darüber eine der Atomic Knights. Eben einen dieser Ritter oben auf so einem riesigen Dalmatiner. Und auf der anderen Seite sieht man die Justice League Beyond. Und das ist eben nicht die Zeichentrick Justice League Beyond, sondern die aus den Comics. Sieht man eben daran, dass da eben auch Flash mit dabei ist. Die Figur ist relativ neu, vielleicht maximal 2 Jahre alt oder sowas. Also so lange gibt's dieses Mädchen noch nicht. Dieser Flash, diese neue Flash-Variante von Erde 12, kam ja auch in Multiversity vor. Das heißt, das sind Elemente, die sucht man aber in dem Comic selber vergebens, die findet man hier nicht. Zumindest nicht direkt. Man hat versucht, was ich ganz witzig finde, Elemente aus beiden Universen reinzubringen, und zwar optisch. Also Tim Drake fliegt dann mit seinem Anzug irgendwann nach New York und sieht da eben eine zerstörte Freiheitsstatue, die sehr an Kamandi erinnert. Kamandi selber basiert ja auch zum Teil auf Planet der Affen. Das hat Jack Kirby damals ja auch so angelegt. Es gibt mit Nora Boxer, die auch für die Global Peace Agency gegeben hat, eine Figur, die eben namentlich an Ben Boxer erinnert, ein Charakter aus den Kamandi Comics. Dann ist Powers Industry, Wayne Powers Industries ist ein Thema hier, was eben ein wichtiger Charakter in der Batman Beyond TV-Serie gewesen ist. Und die Jokers treten auch auf, ganz genau zum Anfang, dass der Aufhänger des Heftes, dass die Jokers angreifen und Tim Drake da was gegen machen muss. Und am Ende trifft Tim Drake tatsächlich auf Maxine und auf Barbara Gordon, beide natürlich dann eben für dieses Universum angepasst. Es wird angedeutet, und diesen optischen Hint habe ich erstmal so nicht gesehen, aber der ist da. Es wird angedeutet, dass Superman Beyond hier noch irgendwie rumläuft, ein Charakter ist. Wie man das erklären möchte, weiß ich nicht. Die einzige Möglichkeit, die ich sehe, ist irgendwie Dimensionshopping, Parallelerdenhopping oder irgendwie sowas oder Zeitreise. Ich habe noch keine Ahnung, wie das hier gelöst werden möchte. Da das hier ein Comic ist von Dan Jurgens, erwarte ich einfach irgendwann, dass Booster Gold hier auftaucht. Und sobald irgendwo in Solicitations der erste Hinweis darauf ist, dass Booster Gold in diesem Heft vorkommt, kaufe ich das. Dann bin ich sofort wieder mit dabei. Ne? Aber allein dadurch, dass dieses Heft mich so aufgeregt hat, dass das Ergebnis von 48, ne, eigentlich 49 Wochen Futures End ist. Dass dieses Heft, ne? Wir haben nichts erreicht. Wir haben 50 Wochen lang Futures End gehabt. Dann 9 Wochen lang Convergence. Und es ist nichts dabei rumgekommen, außer diese Realität. Ne? In dem Moment, wo Booster Gold in dieses Heft reinkommt, und davon gehe ich ganz fest aus, weil das hier ist der Spielplatz für Booster Gold, der muss hier rein, der gehört hier rein. Er hat ja auch in Convergence, soweit ich das gehört habe, mal angedeutet, er hätte Dinge gesehen, die ganz schlimm sind und die er keinem beschreiben möchte. Und ich vermute, dass es genau dieses Universum ist, wo natürlich auch noch diese komischen Krabbenroboter rumlaufen von Brother Eye. Ich vermute einfach, dass es dieses Universum ist, was er da beschrieben hat. Was ich gehört habe, gelesen habe ich das Heft ja immer noch nicht, weil meine Lieferung vom Comic Room nicht da ist. Ich habe Ende März bestellt. Egal. Ja, ne, soviel zum Thema Batman Beyond. Sobald Booster Gold dabei ist, bin ich auch wieder dabei. Das war's nicht. Dan Jurgens, das kannst du eigentlich besser. Und weiter geht's mit All-Star Section 8 Nummer 1. Das war die Serie im neuen DC-Universum, im rebooteten DC-Universum, auf die ich mich am allermeisten gefreut habe, einfach weil ich so ein unglaublicher Hitman-Fan bin, so ein absoluter Garth Ennis und John McCrea-Fan bin auch, die auch beide auf diesem an diesem Heft mitgearbeitet haben. Und dass man kann dieses Heft auf mehrere Arten sehen. Einerseits als Neustart für dieses Universum oder eben auch als direkte Fortsetzung des Alten. Man bekommt also optische Hinweise auf das DC-Universum um die 2000er Jahre, weil in dieser Exposition am Anfang eben auch Superman, Wonder Woman und Batman gezeigt werden, wie sie ausgesehen haben um die 2000er Jahre, kurz nach World War III. Sieht man besonders gut an Superman, der dieses schwarze Symbol trägt und eben auch noch die Unterhose über der Hose. Das heißt, es ist also überhaupt nicht klar, ob das jetzt im aktuellen DC-Universum spielt oder auch nicht. Und naja gut, wenn man Dan DiDio glauben darf, interessiert das sowieso nicht mehr, ob das jetzt das alte oder neue DC-Universum ist, weil die einfach Geschichten erzählen wollen. Und das macht man hier also wirklich mit Bravour. Man bekommt so eine Origin-Geschichte von Sixpack, dem zentralen Helden hier. Der war also wohl mal irgendwann Kunstkenner, der auf irgendwelchen Partys eingeladen ist und dann irgendwann mit, nachdem er also wirklich trocken geworden ist, mit Alkohol wieder in Berührung kam und den absoluten Absturz hatte und dann plötzlich der Meinung war, er müsste jetzt plötzlich Superheld werden und hat also einen totalen Absturz bekommen und ist dann eben zum Superhelden geworden, hat angefangen im Noonans abzuhängen und so weiter und so fort. Und das ist dann eben auch nach dieser kurzen Rückblende der Ort, wo wir Sixpack wieder treffen. Er hat plötzlich das Gefühl, irgendwas passiert und er müsste jetzt ein Superhelden-Team zusammenstellen, findet auch tatsächlich eine Handvoll kaputter Hitman, Superhelden-Charaktere, also das sind Figuren, die kennt man zum Großteil tatsächlich schon, Bueno Excellente und Doc Welder, der eigentlich tot sein müsste, und das wird dann auch wieder hiermit schön gespielt, weil der einfach wieder dasteht und mithelfen kann. Irgendwann stellt er fest, oh, wir haben immer noch ein Teammitglied zu wenig, und er sieht plötzlich Batman draußen auf der Straße stehen am Geldautomaten, wie er Geld abholt, und das ist total absurd und versucht dann natürlich Batman zu überreden, in sein Team reinzukommen, und es wird einfach nur noch abgedreht, die Dialoge sind super, es sind optische Gags drin, also plötzlich springt Batman auf und ist in so einem Neil Adams-artigen Look zu sehen und Sixpack daneben dann tatsächlich auch, und es ist also total absurd und verrückt und hat mir einfach wahnsinnig gut gefallen. Man findet viele Charaktere aus den originalen Hitman-Comics wieder, leider nicht Tommy Monaghan, weil ich vermute, dass der in der dieser Kontinuität tatsächlich auch tot ist. Das hat man am Ende von Batman Two-Face auch gesehen. Da sind die beiden, nämlich also Batman und Two-Face, kurz im Noonans. Und da sieht man eben einen Raum, ein Hinterzimmer im Noonans, sieht man da, wo ein Fernseher ist und wo eine Geisel gefilmt wird. Und allein auf dieser Seite gibt es 1 Million Anspielungen auf die Hitman-Comics. Eben so Andenken-Comics, so Andenken-Fotos von Hitman, also Tommy Monaghan, seinem Freund und dem Ziehvater, ein Bild von Bator und die Videokassette im Videorekorder, die falschrum beschriftet ist, trägt die Aufschrift Lobos Wedding. Ne? Das heißt, dieses eine Bild haut die komplette Hitman-Geschichte in die New 52-Continuity mit rein. Deswegen finde ich es ehrlich gesagt schwierig, Hitman hier wieder aufleben zu lassen. Vielleicht passiert es irgendwann gegen Ende, ich weiß es noch nicht. Für Leute, die damals Hitman gelesen haben, ist das hier eine absolute Empfehlung. Allerdings seid wirklich vorsichtig, weil das ist manchmal ein bisschen ekelig. Es gibt da einen Helden, der heißt The Guts, das ist im Prinzip ein Haufen Organe, der rumläuft. Total seltsam. Sixpack pisst sich die ganze Zeit ein, da läuft andauernd was aus ihm raus, es wird rumgekotzt, rumgerotzt, es ist wirklich ekelig. Also das ist nichts für Leute mit einem schwachen Magen. Da muss ich euch wirklich warnen. Wenn ihr Bator kennt, dann wisst ihr, dass ihr also definitiv so einen krassen, übelst aussehenden Dämon auch ertragen können müsst, denn Bator ist wirklich so ein Abgesandter aus der Hölle und der ist ganz verrückt und eigentlich ist Bator sozusagen mein Lieblingscharakter. Er spricht nämlich nicht und sagt eigentlich die ganze Zeit nur I am Bator, Bator is who I am. Total abgefahren, mehr kommt von ihm nicht. All-Star Section 8 für alle Fans von John McCrea, für alle Fans von Garth Ennis, definitiv eine Empfehlung. Vorher nicht großartig was essen, weil es könnte manchmal ein bisschen eklig werden. So, jetzt habe ich hier zwar noch ein Thema stehen, aber das verschiebe ich aufs nächste Mal, denn ich gucke gerade auf die Uhr und ich bin wieder wahnsinnig lang geworden. Ich mache noch 2 Previews, und zwar kommt im Rahmen von Secret Wars demnächst noch ein Heft raus, ein One-Shot raus, der heißt Howard the Human. Da wird das Konzept von Howard the Duck mal umgedreht und es wird ein Mensch in die Welt von Cartoon-Tieren geschickt. Das ist ein One-Shot, da freue ich mich ein bisschen drauf, weil das so auch zeigt, dass man Secret Wars ein bisschen so als Spielwiese benutzt hat, um Geschichten zu erzählen, die man lange erzählen wollte. Und dazu gehört eben auch tatsächlich Howard the Human. Das war schon mal angedacht, irgendwann im letzten Jahr veröffentlicht zu werden. Da hat man es aber nicht hingekriegt, da irgendwo einen passenden Platz für zu finden. Und das kommt jetzt eben während Secret Wars raus. Das eben von Marvel im August, glaube ich. Und bei Panini erscheint, ich glaube auch im August tatsächlich, der erste Band der sogenannten Lobo Collection. Und zwar sind das die Hefte von 1993, eben der Run von Alan Grant und Val Semeik, genau. Und da sind die Hefte 0 bis 5 enthalten. Da freue ich mich also auch schon drauf. Die liegen mit 14,99 € mit 6 Heften, also auf jeden Fall preislich in einem guten Rahmen. Da freue ich mich auch drauf. Wenn die in dem Tempo weiter veröffentlichen, wird es wahrscheinlich so 10, 11 Bände geben, wenn die den kompletten Lobo-Run wirklich veröffentlichen wollen. Man muss sich also auch darüber im Klaren sein, dass man da ein bisschen Geld dann tatsächlich hinlegen wird. Aber ich denke, für eine gute Neuveröffentlichung dieser alten Lobo-Geschichten kann man auch wirklich mal ein bisschen Geld hinlegen. Die sind zwar damals alle schon auf Deutsch erschienen bei Panini, Entschuldigung, bei Dino. Bei Dino damals erschienen waren auch mit fast die beliebtesten Comics, die Dino rausgebracht hat. Das war also damals ein richtiges Comic-Magazin mit Videospiel-Reviews und Musiktipps und so weiter und so fort. Das war praktisch Dinos Mickey-Maus-Magazin, wo dann hinterher auch dann auch die Hitman-Comics auf Deutsch erschienen sind, zumindest zum Teil. So Sachen wie Local Heroes, glaube ich, auch tatsächlich dieses Crossover mit Kyle Rayner dann auch komplett drin war. Und oder war das ein Sonderband? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Ich habe Hitman ja digital gelesen. Jedenfalls die Lobo Collection bei Panini demnächst im August eben. Da freue ich mich auch wahnsinnig drauf. Da gucke ich mir den ersten Band mal an und wenn es dann spannend bleibt, weil ich habe die Lobo-Hefte zum Teil einzeln von Dino. Ich muss mal gucken, ob sich das dann für mich auch immer lohnt, die Bände dann sofort zu kaufen oder mal zu gucken, ob wir nicht noch ein paar Dino-Ausgaben bei uns im Comic-Shop haben, weil auch die sind da tatsächlich vorhanden. Nicht alle und auch nicht lückenlos, aber zum Teil kriegt man die auch nochmal im Comic-Shop. Wie gesagt, aber für alle Lobo-Fans nochmal gesammelt, Lobo rauszubringen, ist, glaube ich, auch eine ziemlich gute Idee. Und das war Nerd, Nerd, Nerd für heute. Ich gucke gerade auf die Uhr und es ist wieder super lang geworden. Ich schneide das gleich nochmal runter. Wir sehen uns dann, ich glaube, schon in ein paar Tagen wieder, weil Max und ich am heutigen Sonntag, also ich nehme gerade wieder am Samstag auf, aber am heutigen Sonntag noch ein kleines Ding aufnehmen zum Thema Justice League Gods and Monsters Chronicles. Diese drei kleinen Mini-Episoden von, ich glaube, ungefähr 5 Minuten jeweils besprechen wir dann nochmal und dann nochmal so ein bisschen so einen Ausblick zu geben auf diesen Film, der demnächst mal kommen wird. Das erwartet ihr irgendwann in den nächsten Tagen. Ich weiß nicht genau wann, wahrscheinlich sobald es fertig ist, Dienstag, Mittwoch oder sowas, könnt ihr damit rechnen. Vielleicht auch erst Donnerstag, ich weiß es nicht. Genau. Und dann verbleibe ich mit einem freundlichen Auf Wieder Nerd. Die Sendungen im Nerd Nerd Nerd Podcast Network sollen auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Die Produktionen sind für uns aber nicht kostenlos. Ihr könnt uns direkt unterstützen. Am leichtesten und schnellsten geht ein Klick auf die Flatter-Buttons unter den Folgen und auf den Blog selbst. Ebenso habt ihr die Möglichkeit, uns auf Unicredits zu spenden oder zu übertragen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Am direktesten aber unterstützt ihr die Sendung über unsere Wunschzettel, wo viel Review-Material für kommende Sendungen auf euch wartet. Jedes Geschenk wird garantiert in der Sendung besprochen. Daneben könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf die Sendung nehmen. Die verschiedenen Möglichkeiten, uns zu erreichen, findet ihr auf nerdnerdnerd.blogsport.eu. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank. War zwar von Scotty Young gezeichnet, Entschuldigung.